We'll be right back. das, was übrig bleibt, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich jemand die Wand zieht. Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich jemand die Wand zieht.